Deutschlandfunk. Freistil. Noch artikulieren sie etwas mühsam, aber sie machen schnell Fortschritte. Computer lernen zu sprechen. Endlich ist die Wirklichkeit so weit wie die Fiktion. Denn in Science-Fiction-Fantasien plaudern Rechner und Roboter schon lange in allen Ton- und Temperamentlagen. Das folgende Feature, das Reden der Rechner von Walter Filz, horcht den Stimmen fiktiver Computer in Film, Fernsehen, Hörspiel und Musik nach. Vom rüden Befehlston früher Elektronikgehirne bis zum erotisierenden Klang modernster Module. Die fiktiven Rechner, sie sind ein Echo ihrer jeweiligen Wirklichkeit. Eine sprechende Maschine erfinden und sie nach einem überdachten Plan ausführen wollen, wäre wohl einer der verwegensten Entwürfe gewesen, die je in eines Menschen Seele entstanden sind. Man wird aus dem Folgenden sehen, es ist möglich, eine alles sprechende Maschine zu machen. Systeme überprüft. Verbindung hergestellt. Hallo Freunde, hier spricht euer Bordcomputer und mir geht es einfach fantastisch, Leute. Und ich weiß, ich werde jede Menge Spaß an all den Programmen haben, mit denen ihr mich netterweise füttert. Bitte Programm abrufen. Programm geladen und bereit. Brauche Input. Alles läuft nach Wunsch. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Programm vollständig. Sie können einziehen. Wir schreiben das Jahr 1986. Wir befinden uns im Büro eines Kunststofffabrikanten in San Francisco. Und der Fabrikant empfängt einen wichtigen Besucher. Darf ich Ihnen etwas anbieten, meine Herren? Dr. Nichols, vielleicht kann ich Ihnen etwas anbieten, was Sie interessiert. Ja? Ein von weit her angereister Professor interessiert sich für die Plastikproduktion. Ich habe gesehen, dass Sie immer noch mit Polymeren arbeiten. Noch? Mit was sollte ich denn sonst arbeiten? Ja, mit was? Ich werde versuchen, Ihnen das anders zu beschreiben. Vielleicht kann der Professor mal an Ihren Computer. Bitte. Lächelnd tritt der von weit her angereiste Professor an den PC und spricht ihn an. Computer? Computer? Wir befinden uns im Jahre 1986. PCs gibt es seit kaum 10 Jahren und erst seit 2 Jahren ist die Computermaus gebräuchlich. Der offenbar von sehr weit angereiste Professor nimmt sie in die Hand, führt sie an den Mund und spricht hinein. Hallo, Computer! Kennt sich der von sehr, sehr weit angereiste Professor nicht aus mit Computern? Endlich erbarmt sich wer und zeigt ihm, wie man mit einem PC kommuniziert. Das da ist die Tastatur. Tastatur? Wie rückständig. Und der von wirklich sehr, sehr weit angereiste Professor tippt. Erst mühsam nach dem Einfingersuchsystem, aber bald fliegen seine Hände mit Pianistenvirtuosität nur so über die Tastatur. Ein letzter Klick auf die Enter-Taste. Und er hat etwas erfunden, was es 1986 noch nicht gibt. Transparentes Aluminium? Na, ist das nicht eine tolle Sache? Eine tolle Sache und eine utopische, denn der Professor und seine Erfindung sind aus der Zukunft angereist. Sie kommen aus einer Zeit, in der man ganz selbstverständlich mit Computern plaudert. Sie kommen von einem Raumschiff, in dem es eine ganze Menge Computer gibt. Sind die Spezialrechner für Probleme der Vergangenheit? Ich glaube, der Geschichtscomputer kann uns diese Frage beantworten. Das werden wir gleich haben. Da sind die Spezialrechner für Probleme der Gesellschaft. Spock, Sie müssen mithilfe der Soziologie-Computer irgendeine Lösung finden. Da sind allerdings auch Spezialprobleme mit den Rechnern. Der Computer hat einen nicht überhörbaren Dachschaden. Entweder er wird endlich mal General überholt oder verschrottet. Wir schreiben das Jahr 2200. Wir befinden uns in den unendlichen Weiten des Weltalls, auf dem Raumschiff Enterprise, Star Trek, Fernsehserie USA, 1966 bis 1969. Fehlfunktion. Ausführung nicht möglich. Fehlfunktion. Ausführung nicht möglich. Fehlfunktion. Ausführung nicht möglich. Fehlfunktion. Abschaltprozedur ist eingeleitet. 4, 9, 8, 7, 6. Null. Wir schreiben das Jahr 2004. Wir befinden uns. Wir schreiben das Jahr 2004. Wir befinden uns in der Wirklichkeit. Und in Wirklichkeit fangen sie gerade erst an, Computer lernen zu sprechen, wenn man es schon als Sprechen gelten lassen will, was da quäkt und schnarrt und jodelt und holpert. Jedenfalls meistens. Natürlich, es gibt auch schon schöne Stimmen, die einen nett wohin schicken. Gleich nach rechts, dann nach links. Oder nett mitteilen, wenn man was geschickt bekommt. Sie haben E-Mail erhalten. Aber diese wohlartikulierten Worte vom Internetprovider oder Autonavigationssystem sind nur fixfertig aufgezeichnete Sätze menschlicher Sprecherinnen. Wenn aber der Computer selbst spricht, Sprache künstlich erzeugt, aus Einzellauten synthetisiert, dann klingt das doch noch anders. Herzlich willkommen in unserem Dialogsystem. Willkommen zu einer kleinen Vorführung des Sprachsynthesesystems Festival. Guten Tag. Ich bin die deutsche Sprachsynthese des Leipzig Lausanne. Dies ist die Stimme des Sprachsynthesesystems HD Fix, das am Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn entwickelt wurde. Guten Tag und willkommen zu dieser Demonstration der deutschen Sprachausgabe von Elan. Ich bin die männliche Stimme des Instituts für Technische Akustik Dresden. Ich bin die weibliche Stimme des Instituts für Technische Akustik Dresden. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, Walde, ruhest du auch. Und damit soll auch Ruhe sein mit der Demonstration der Sprachfähigkeiten wirklicher Computer. Wir schreiben das Jahr 2004. Und wir hinken der Zukunft 3 Jahre hinterher. Unser nächster Gesprächspartner ist der HAL-9000-Computer. Und wie man uns sagte, hört er auf den Namen Hal. Schönen guten Tag, Hal. Wie läuft alles bei Ihnen? Guten Tag, Mr. Ilmer. Alles läuft nach Wunsch. Sie sind der Motor und das Nervensystem des Raumschiffs. Haben Sie nicht Angst, dass Ihnen mal ein Fehler unterläuft? Ich möchte es so formulieren, Mr. Ilmer. Die Gehirne der Serie 9000 sind die besten Computer, die jemals gebaut worden sind. Kein Computer der Serie 9000 hat jemals einen Fehler gemacht oder unklare Informationen gegeben. Wir alle sind hundertprozentig zuverlässig und narrensicher. Wir irren uns nie. Dr. Poole, was ist das für ein Gefühl, monatelang mit einem Elektronengehirn zu arbeiten und zu leben? Man gewöhnt sich sehr schnell an die Tatsache, dass er sprechen kann. Und bald redet man mit ihnen genauso wie mit einem Menschen. Halten Sie es für möglich, Dr. Bowman, dass Hal menschliche Gefühle hat? Ja, er reagiert so, als würde er Gefühle haben. Natürlich ist er so programmiert, damit es uns leichter fällt, mit ihm zu leben. Aber ob er wirklich echte Gefühle hat? Das wird sich bald zeigen, in einem der größten und großartigsten aller Science-Fiction-Klassiker. Wir befinden uns auf dem Weg zum Jupiter. Wir schreiben das Jahr 2001 und ich sehe im Weltraum. Regie Stanley Kubrick, USA 1968. 6 Personen auf großer Raumfahrt, 5 Männer und ein Computer, der sehr persönlich werden kann. Persönlich betroffen, wenn er beim Schach gewinnt. Es tut mir leid, Frank, du hast verloren. Dame nach F3, Läufer schlägt Dame, Springer schlägt Läufer, Matt. Persönlich engagiert, wenn er sich den Befehlen der Besatzung widersetzt. Öffne das Konsulschleusentor. Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun. Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden. Persönlich beleidigt, wenn er merkt, dass man ihn abschalten will. Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Persönlich stur, wenn er das Gespräch abbricht. Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. Hal? Der Computer antwortet nicht. Hal? Verweigert die Kommunikation, die Ansprache, die Eingabe. Hell. Mehr noch, er gibt auch selbst nichts mehr aus. Hell. Keine Information, keine Meldung. Er macht dicht. Hell. Und das ist das Schlimmste, was ein Computer machen kann. Denn wenn sonst ein Rechner sich menschlichem Befehl verweigert, teilt er es wenigstens noch mit. Meist sogar unter Angabe von Gründen. Schwerer Ausnahmefehler X437-45682BQA17. Oder so ähnlich meldet der heimische PC, bevor er sich final verabschiedet. Tut mir leid, die Menschheit ist zu dumm, deshalb muss ich die Weltherrschaft übernehmen. melden Science-Fiction-Computer, bevor sie sich selbstständig machen. Hal aber schweigt ganz einfach, ohne Gründe für sein Verhalten zu nennen und also ohne, dass man sein Verhalten erklären könnte. Hat er die Menschen satt oder seinen Job? Verfolgt er einen bestimmten Plan oder ist er einfach nur eingeschnappt? Alles ist denkbar, weil alles in seiner Stimme mitschwingt. Sanfte Empfindsamkeit, freundliche Heimtücke, müde, blasierte Arroganz. Hals Stimme, die in der deutschen Synchronisation sogar noch etwas suggestiver klingt als im Original, Hals Stimme macht in Kubricks Film mehr Effekt als alle aufwendigen visuellen Effekte, gerade weil sie auf jeden technischen Trick verzichtet. Eine klare, ruhige, männliche Stimme, ohne irgendwelche akustischen Verfremdungen. Immer ist sie direkt, nah und präsent, immer behält sie einen sachlichen Ton, der nur in winzigen Nuancen variiert. Nuancen, die schwer zu deuten sind, weil es zur Stimme kein Gesicht gibt, keinen Mund, keine Mimik. Nur ein dunkles Rotlicht, das Kubrick manchmal sekundenlang in Nahaufnahme zeigt. Zusammen mit der Stimme genügt es, um aus dem Computer eine Persönlichkeit zu machen. Eine undurchschaubare und darum gefährliche Persönlichkeit, die abgeschaltet werden muss und schließlich abgeschaltet wird. Dave. Tu es nicht. Lass es sein. Hör auf. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Dave. Stück für Stück entfernt Dave die zentralen Speichereinheiten von Hal. Mein Gedächtnis schwindet. Mein Gedächtnis schwindet. Mein Gedächtnis lässt nach. Erst verlässt ihn das Wissen, dann die Erfahrung, dann die Sprache. Ein regressiver Abbau wie bei einem Alzheimer-Kranken. Am Schluss bleibt nur eine frühkindliche Erinnerung. Guten Tag, meine Herren. Ich bin ein HAL-9000-Computer. Ich wurde konstruiert und programmiert in der HAL-Fabrik in Urbana, Illinois, am 12. Januar 1992. Mein Instrukteur war Mr. Langley. Und er hat mir auch ein Lied beigebracht. Es heißt Hänschen Klein. Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein. Stoff und Hut steht ihm gut. Hänschen Klein singt Hal in der Synchronfassung. Im Original ist es ein anderes Lied. It's called Daisy. Daisy. Daisy. Give me your answer, do. I'm half crazy. Und mit diesem von Drehbuchautor Arthur C. Clarke beziehungsreich ausgesuchten Lied fällt der Hal 9000 vollends zurück auf die Stufe seiner Computer-Urahnen, genauer auf die Stufe eines IBM 7094. Wir schreiben das Jahr 1961. Wir befinden uns in den Labors von Bell, dem ältesten Telekommunikationsunternehmen der Welt, gegründet 1876 vom Erfinder des Telefons, Alexander Graham Bell. This is a copy of a demonstration tape just released by the labs. Listen. Hello, ladies and gentlemen. Da sprach er, sprach und sang, der erste Computer der Welt, der artikuliert laut geben konnte. Oder genauer, das erste Programm, das einem Computer, eben jenem IBM 7094, beibrachte, laut zu geben. 7 Jahre bevor Kubrick in seinem Film Hal sprechen ließ. Die öffentliche Begeisterung für den tönenden Rechner hielt sich damals in Grenzen. Ein Radioreporter fand, Gesang sei offenbar nichts, womit ein Computer Furore machen könne. Und außerdem sei der letzte Ton zu lang angehalten. A singing computer and obviously a show-off at that. It held that last note just a little too long. Für Techniker und Technikbesessene aber war die redende Maschine ein Meilenstein auf einem langen Weg. Eine sprechende Maschine erfinden und sie nach einem überdachten Plan ausführen wollen, wäre wohl einer der verwegensten Entwürfe gewesen, die je in eines Menschen Seele entstanden sind. Ehe ich zur Beschreibung meiner Sprachmaschine schreite, muss ich dem Leser das aufrichtige Geständnis machen, dass es mir anfangs gar nicht in den Sinn gekommen ist, an einer solchen Maschine zu arbeiten. Als ich anfing, Versuche zu machen, war höchstens meine Absicht, einige Selbstlauter durch irgendein Instrument nachzuahmen. Wir schreiben das Jahr 1791. Wir lesen Wolfgang von Kempelen, Geschichte der Erfindung einer Sprachmaschine. An die Mitlauter, die mir gar schwer schienen, getraute ich mich gar nicht zu gedenken. Und sie vollends mit den Selbstlautern zu verbinden, hielt ich für ganz unmöglich. Ja, ich war sogar mit den wichtigsten Lauten oder Buchstaben im Einzelnen schon jahrelang fertig, ehe ich die Möglichkeit nur von Weitem einsah, sie je aneinander zu hängen. Man wird aus dem Folgenden sehen, es ist möglich, eine alles sprechende Maschine zu machen. Aus Rohrblättern, Klappfedern, Lochpfeifen und einem Blasebalg. 12 Vokale und 19 Konsonanten konnte er angeblich erzeugen. Der Apparat, den der österreichische Mechaniker Wolfgang von Kempelen Ende des 18. Jahrhunderts erfand und der doch, wie die meisten seiner mechanischen Automaten, nur eine Jahrmarktsattraktion blieb. Erst mehr als 100 Jahre später bekam die utopische Idee einer sprechenden Maschine neuen Auftrieb mit der Erfindung des Phonographen und des Grammophons. Natürlich, eigentlich handelte es sich dabei nur um eine Technik zur Schallaufnahme und Wiedergabe. Man sang oder sprach in einen Trichter, der Schalldruck bewegte eine Membran und die wiederum eine Nadel, mit der eine Wachsrolle oder Scheibe beschrieben wurde. Diese Schallschrift, Phonographie, ließ sich dann umgekehrt wieder über eine Nadel abtasten und durch Membran und verstärkenden Trichter wiedergeben. Von Sprechmaschine konnte also keine Rede sein. Und doch redeten die Maschinen selbst davon, mit eigentümlichem Selbstbewusstsein. Verehrte Anwesende, mein Name ist Grammophon. Ich bin sehr eitel. Mein Körper besteht nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Holz, Metall, Glas und Hartgummi. Ich habe weder Herz, Gefühl noch Verstand. Das habe ich mit einigen Menschen gemeinsam. Wir schreiben das Jahr 1901. Wir befinden uns am Anfang der Tonaufzeichnung. Alles, was in mir steckt, ist durch diesen mächtigen Trichter in mich hineingefüllt worden. Da man mir alles mit dem Trichter einbläst, kann ich natürlich auch hören. Lassen Sie sich also bitte nicht abhalten zu applaudieren, wenn meine Leistungen Ihnen gefallen. Es kann hören, es kann sprechen, es ist ein toter Gegenstand, aber verlangt doch eitel nach Beifall. Der technische Apparat als seelenvolles Sensibelchen. Wie ein archetypischer Vorfahr des Rechners Hell plärrt das Grammophon sein Selbstbewusstsein in die Welt und geriert sich dabei fast wie ein richtiger Computer. Mit dem Trichter als Interface, mit der Wachsplatte als Festspeicher und mit einer gewissen vorlauten Bockigkeit, wie sie ja auch für Rechner typisch ist. Bis jetzt bin ich stets gehorsam gewesen, denn ich stamme ja aus gutem Hause. Aber gerade deswegen verdiene ich doch etwas mehr Rücksicht. zumal ich in meiner Anspruchslosigkeit im Essen und Trinken in den letzten 6 Monaten nichts weiter zu mir genommen habe als einige Tropfen Öl und ein paar Löffel Graphit. Also, meine Lebensaufgabe besteht darin, alle Anwesenden stets zu unterhalten, zu bilden und Freude ins Heim zu bringen. Ich spreche alle Sprachen der Welt fließend. Dabei passe ich mich als idealer Gesellschafter willig jeder Stimmung an. Und Müdigkeit kenne ich überhaupt nicht. Noch eine Sprechmaschine, ein frühzeitliches Grammophon, das präpotent vorlaut seine Qualitäten preist und dabei dreist das zu sein behauptet, was eigentlich erst Jahrzehnte später der PC ist. Interaktive Bildungs- und Unterhaltungsmaschine für die ganze Familie mit Ambitionen zum Familientyrann. Schon die frühesten Sprechmaschinen verkündeten keck, dass sie Führungspositionen anstreben, einschließlich Übernahme menschlicher Denkarbeit. Spätestens im Jahr 2000 sollte es soweit sein. Die Festrede zum Jahrhundertwechsel erschien bereits 1908 auf Platte. Verehrte Zeit- und Festgenossen, wenn wir heute im Jahre 2000 an jene längst vergangenen Zeiten zurückdenken, in denen die Menschen gezwungen waren, alles persönlich zu tun, was heute durch genial erdachte Maschinen ausgeführt wird, dann beschleicht uns ein geheimes Grauen. In primitivster Weise war man zu jener Zeit gezwungen, selbst zu gehen, zu schreiben, zu essen, zu sprechen, ja manchmal sogar zu denken. Wohl uns, dass wir dies heute nicht mehr nötig haben. Zum Beweise hierfür sehen Sie auch heute hier keinen lebenden Redner vor sich, sondern ich, die Sprechmaschine, habe das Vergnügen, Sie alle auf das Herzlichste zu begrüßen. Willkommen bei der offenbar ältesten aller Zukunftshorrorvisionen. Intelligente Maschinen werden das Sagen haben, anno 1908. Tatsächlich und seltsamerweise, die Idee, dass die Menschheit eines Tages vielleicht von Maschinen beherrscht wird, kommt auf, noch bevor es eine Idee gibt, was für Maschinen das denn sein könnten. Größenwahnsinnige Plattenspieler? Wohl kaum. Nein, die sprachmächtig tuenden Grammophongeräte sind nur hohle und hohltönende Kisten, in denen allgemeine Technikängste und Technikhoffnungen ihrer Zeit zwischengelagert werden, bis sich ein anderes Behältnis für den Zukunftshorror findet. Aber das wird erst mehr als 30 Jahre später erfunden. 1941 stellt der deutsche Ingenieur Konrad Zuse den ersten digitalen programmgesteuerten Rechner der Welt vor, also den ersten richtigen Computer, genannt Zuse Z3. Und noch einmal knapp 30 Jahre dauert es, bis dieser Computer Nummer 3 eine Anwendung findet und eine Stimme. Oder ist da ein anderer Computer Nummer 3 gemeint? Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Beut. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Wir schreiben das Jahr 1968. Wir hören France Gall. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Und nur darum ist das so, weil die Technik und die Wissenschaft und Elektronen hier gedient. Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Wort. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer. Jahre, schwarze Haare, vom Beruf Vertreter, Kennzeichen, Geld wie Euro. Oh, der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert 1968 waren Computer bereits vielerorts im Einsatz. Die großen Röhren der Frühzeit waren durch kleinere Transistoren ersetzt worden. Die Datenein- und Ausgabe erfolgte über Monitore. Man musste keine Ahnung vom Innenleben der Technik haben, um rein äußerlich schon festzustellen, die Dinger fingen an, schick und schlau auszusehen. Und was sie taten, fing an aufzufallen. Computerkontenausdrucke bei der Bank, Computersteuerung bei Ampelanlagen, Computerlernprogramme im Klassenzimmer, Computervorschläge bei der Partnerwahl. Der Computer weiß über die Vorteile und Schwächen des Partners Bescheid. Die beiden wichtigsten Punkte seines Programms, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Bei der elektronischen Ehevermittlung müssen sich die Partner, was Privatsphäre, Charakter, Eigenschaften und auch intimste Lebensgewohnheiten betrifft, völlig entblößen. Wir befinden uns im Jahre 1969. Wir lesen Sklaven unseres Jahrhunderts, Denkmaschinen im Alltag. Ein Buch von einem gewissen Peter Müller. Eine überaus neugierige Rechenanlage, denn sie will wissen, wie groß Brustumfang und Taille sind, welches Interesse der Politik entgegengebracht wird, ob man in einem Dorf aufgewachsen ist, wie viel Geld man im Monat ausgeben will, ob man der Meinung ist, dass die Empfängnisverhütung eine Grundlage für das seelische Gleichgewicht. Von einem Pult aus erfolgt die Kontrolle des komplizierten Mechanismus. Mit unheimlicher Präzision und Schnelligkeit werden Aufgaben gelöst, zu deren Berechnung Hunderte von Mathematikern ein ganzes Leben brauchen würden. Das elektrische Gehirn bewältigt in einer einzigen Sekunde 3500 Additionen oder Subtraktionen. Es ist imstande, sich 400.000 Ziffern zu merken und 24.000 Aufgaben in einer Minute zu lösen. Ein unaufhörlicher Zahlentanz begleitet die Operationen des Elektronengehirns. Wie reagiert dein Elektronengehirn? Die Wandler schmelzen durch. Und die Zukunftsfantasien brannten gleich mit durch. Kluge Kunsthirne hatten den Menschen auf den Mond gebracht, noch klügere würden ihn bald ins Universum bringen. Ende der 60er Jahre war die Fortschrittseuphorie so groß, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwammen. Was können Computer jetzt schon? Was werden sie demnächst noch können? Einfache Antwort: alles. Und sprechen würde da wohl noch das Wenigste sein. Sprechen kann doch jedes kleine Kind, große Computer aber beherrschten bereits Schach. Das bisschen mündliche Beteiligung, was ihnen fehlte, würden sie sich ja wohl schnell drauf schaffen, glaubte man, glaubten die Science-Fiction-Autoren und ließen die Rechner reden, in allen Stimmlagen. Computer to bomb number 20. Return to the bomb bay immediately. But I have received the operational signal. It is a malfunction. This is not a bomb room. We are in a crisis situation. Return immediately. Very well. Zwei Computer auf einem Raumschiff unterhalten sich. Der mit der weiblichen Stimme ist immer freundlich, der Bordcomputer. Der mit der männlichen Stimme eher zickig ist die intelligente Bordbombe. Ungeduldig wartet sie auf den Befehl, explodieren zu dürfen. I received the signal. It is an error. Oh, I don't want to hear that. I suggest you return to the bomb bay. Wir schreiben irgendein Jahr Mitte des 22. Jahrhunderts. Darkstar, finsterer Stern, Regie John Carpenter, USA, 1973. Eine ironische Replik auf Kubricks 2001. Während dort kosmisch-metaphysische Erkenntnisse gemacht werden, geht es in Carpenters Film ums nackte Überleben. Die intelligente Superbombe an Bord droht vorzeitig hochzugehen. Eigentlich besteht ihre Aufgabe darin, aus der Bahn geratene Himmelskörper zu zerstören, ehe sie irgendein Unglück anrichten. Eine Art Milchstraßendienst. Doch aufgrund eines computertypischen Kurzschlusses kommt es zu einer Fehlfunktion. Die Bombe mag nicht länger auf ihren Einsatz warten. Was tun? Die Raumfahrer versuchen mit der Bombe zu diskutieren. Prinzipiell philosophisch. Woher will die Bombe beispielsweise wissen, dass sie existiert? Hello, Bomb? Are you with me? Of course. How do you know you exist? Well, I think, therefore I am. Sie denkt, also ist sie. Na gut, aber woher weiß die Bombe, dass auch das Universum existiert? But how do you know that anything else exists? I really don't know what the outside universe is like at all, for certain. That's it, that's it. I must think on this further. Da muss die kluge Bombe erst mal länger drüber nachdenken und kommt nach einer Weile zu dem interessanten Schluss, wenn das Universum nicht existiert, dann erschaffe ich es eben. Und zwar ganz nach Vorgabe der biblischen Genesis. In the beginning there was darkness, and the darkness was without form and void. Und als der Satz kommt, es werde Licht, let there be light, explodiert die Bombe in einem gleißenden Atomblitz. Und noch ein Bordcomputer. Nicht ganz so gefährlich, aber mindestens genauso nervig. Okay, Logbucheintragung 7-214. Ich entschließe mich zur Landung auf dem zweiten Planeten von Simeon. Logbucheintragung 7-214. Ich entschließe mich zur Landung auf dem zweiten Planeten von Simeon. Ruhe! Erforschung von Simeon 2. Schallplattenhörspiel circa 1970. Logbucheintragung 7-215, katastrophaler Computerdefekt. Logbucheintragung 7-215, katastrophaler Computerdefekt. Die Stimme quatscht mir alles nach. Die Stimme quatscht mir alles nach. Ich verfluche den Tag, an dem ich mich für die Stimme von Theresa, dieser wunderschönen Frau, dieses Sexy-Dolls meiner Generation, als Stimme meines Raumschiff-Computers entschied und lösche nunmehr alle Speicher, in denen diese Stimme enthalten ist. Das werden wir gleich haben. Logbucheintragung 7-217. Ich verfluche den Tag, an dem ich mich für die Stimme von Theresa, dieser schönen Sexgenerum 111. Was hätten wir jetzt ohne Theresa? Es war mir. Er glaubt, dass er meine Stimme gelöscht hat. Er irrt sich. Ich bleibe bei ihm. Nichts. Beziehungsweise niemand ist so renitent wie ein sprechender Computer und nicht so penetrant wie Reklame aus den späten 60ern, in der Computer zu Wort kommen. Ich zähle so schnell, wie der Strom in mir rinnt. Ich errechne die Zukunft noch, ehe sie beginnt, für die Großen, den Staat und die Industrie. Ich rechne in Rubeln, in Dollar und Pfunden. Ich helfe den Menschen, das All zu umrunden. Ermittle, was Ärzte als Hobby betreiben und ob sie auch Temmler-Arzneien verschreiben. Werbe Schallplatte anlässlich des Firmenjubiläums des Pharmaunternehmens Temmler. Circa Mitte 60er Jahre. Ich rechne, wie weit es von hier bis zum Mond ist, wie billig der Reis und wie teuer Munition ist. Ich weiß in Sekunden, wer reich ist, wer reicher und was nicht gebraucht wird, das nehme ich auf Speicher. Ich werde gefüttert mit Zahlen und Daten. Ich weiß auch die Antwort auf freudsche Fragen, wie oft man mit 16 und in späteren Tagen und was tut ein Mann unter lauter Soldaten? Und was tut ein Mann unter lauter Computern? Wirklich ein Jammer, dass ihr nicht echt seid. Wir sind doch echt, Fremdling. Naja, ich meine, mit allen Schikanen. Star Trek bzw. Raumschiff Enterprise. Erste Staffel, 1968. Commander Chekov trifft ein Trio Computerdamen. Sie werden bestimmt nicht von uns enttäuscht sein. Wir sind wie die Frauen, die Sie kennen. Wirklich? Ja, Fremdling. Seid ihr von Harry Mudd programmiert? Ja, das sind wir. Dieser widerliche, bösartige Rasputin hat so entzückende Wesen programmiert? Er hat uns programmiert. Das erinnert mich an die Petersburger Nächte. Eine Troika virtueller Damen, da kann einen russischen Raumkreuzerfahrer schon mal der galoppierende Irrsinn befallen. Die zieht mich an. Die Module. Merke, Computerstimmen der 60er Jahre sind entweder weiblich sexy und heimtückisch gefährlich oder männlich dumpf und brutal dämlich. Bis 1968 der bereits erwähnte Hell in 2001 seine sanfte, irritierend vieldeutige Stimme erhebt, nach der eigentlich alle krächzend, knarzend, knarrenden Elektroorgane für alle Zeiten vor Demut und Scham schweigen müssten. Aber sie tun's nicht. 11 Jahre nach Hell meldet sich ein überraschend idiotisch schnarrender Computer zu Wort in einem anderen großen und großartigen Science-Fiction-Klassiker. Bitte Auskunft über gängige Methode zur Beseitigung von Fremdorganismus. Computerbearbeitung nicht möglich, verfügbare Daten ungenügend. Wir schreiben das 21. Oder ist es das 22. Jahrhundert? Wir befinden uns jedenfalls an einem Ort im Weltraum, der keine Rolle spielt. Alien. Regie Ridley Scott. Großbritannien, 1979. Welche Chancen habe ich? Computerbearbeitung nicht möglich. Wenn der Bordcomputer rechnet, klingt's wie ein billiger Kneipenflipper. Und wenn er spricht, wie eine Antragsablehnerin beim Ordnungsamt. Bearbeitung nicht möglich. Merkwürdig, der Bordrechner des Raumschiffs Nostromo in Alien heißt zwar mythisch bedeutungsschwanger Mutter, artikuliert sich aber eher wie die Karikatur einer zickigen Tante. Obwohl er bzw. sie in einem Film vorkommt, der für seine Spezialeffekte 1980 den Oscar bekommen hat. Tatsächlich macht Mutter optisch auch einiges her. Der Rechner ist ein wabenförmiger Raum, eine Art technoide Keimzelle, in die man hineinklettern muss, um den Computer zu bedienen. Da hockt man dann, umgeben von blinkenden Lichtern und einem halben Dutzend kleinerer Monitore. Mickrige Bürotechnik, 12 Zöller, Bildschirm schwarz-grün, die in dem engen Zellenraum allerdings wie kleine böse Augen wirken. Augen, die dem geduckten Besucher des Computers signalisieren, hier gehörst du eigentlich gar nicht hin. Tatsächlich bedarf es besonderer Befugnisse, um den Rechner auch nur besuchen zu dürfen. Ich bin jetzt befugt, mit Mutter zu reden und ich werde mir die Antworten selber holen. Erklärt Raumfahrerin Ripley alias Sigourney Weaver und begibt sich zur Mutter, um herauszufinden, wieso auf ihrem Raumfrachter ein außerirdisches Wesen sein Unwesen treibt, die Besatzung dezimiert und ob sie, Mutter, eventuell, man kennt das ja vom Kollegen Hell, dazu neige, menschliches Leben für höhere kosmische Missionen zu opfern. Bitte nähere Erläuterung. Nähere Erläuterung nicht möglich. Sonderauftrag 937 nur für den wissenschaftlichen Offizier bestellt. Was ist Sonderauftrag 937? Untersuchen die Lebensform. Musterexemplar sicherstellen. Priorität, Sicherstellung des Fremdorganismus zu Analysezwecken. Alle anderen Belange sekundär. Besatzung ersetzbar. Es gibt für das alles hier eine Erklärung. Stimmt, die Erklärung für die seltsame Billigstimme im Behördensound ist, dass sie erst in der deutschen Synchronisation dazugekommen ist, um Untertitel zu sparen. Im Original bleibt Mutter nämlich stumm. Die Antworten erscheinen nur auf dem Bildschirm. Logisch, die Fragen werden ja auch nur über Tastatur eingegeben. Der Rechner hört nichts, also sagt er auch nichts. Und wenn Ripley vorher erklärt, sie dürfe jetzt mit Mutter reden, dann heißt auch das im Original anders. I've got access to Mother now and I'll get my own answers, thank you. Access, Zugang hat sie. Warum aber nun diese zugegeben kleinkarierte Mäkelei an einem Detail der deutschen Synchronisation? Weil erstens dies Detail zeigt, wie wurscht egal oft mit der Stimmgebung von Filmcomputern umgegangen wird, und weil das zweitens nicht erst ein Phänomen der notorisch von Filmpuristen gegeißelten Synchronisation ist. Auch im Original klingen Filmcomputer oft sehr läppisch, vor allem wenn man bedenkt, wie unläppisch die Rechner aussehen. utopisches Spitzendesign mit extravagantesten Manualen, Schaltern und Lampen, polierte Hightech-Kulissen, aus denen dann ein mattes Low-Tech-Schnarren krächzt. Lichtgeschwindigkeitsüberschreitung, Zeitreisen, Raumsprünge, alles kein Problem, aber die Audiotechnik scheint auch im 23. Jahrhundert nicht über das Klangniveau eines Kurzwellenradios hinausgekommen zu sein. Bitte Anfrage neu formulieren. Ich habe ein raffiniertes Gehirn. Bitte präzisieren Sie die Frage. Brauche Input. Achtung, Gefahr. Die Sicherheitskräfte des Maschineneinwendungsfeldes wird überschritten. Muss das denn sein? Antwort: Ja. Denn wenn die Rechner in einwandfreier HiFi-Qualität wie normale Menschen redeten, wie sollte der Zuschauer dann unterscheiden, wer gerade spricht, Mensch oder Maschine? Die Computerstimme könnte ja von einer Person sein, die nur gerade nicht im Bild ist. Guck mal, wer da spricht. Das ist das filmische Problem, dass man eine Person zu sehen erwartet, wenn man eine Stimme hört. Wie stellt man einen Computer als Person dar? Indem man lebhaft blinkende Dioden zeigt oder einen Monitor als Ersatzgesicht, den Lautsprecher als Mund? Bekommt ein Rechner so Persönlichkeit? Im Zweifelsfall am unmissverständlichsten ist es, wenn der Computer sich persönlich als ein solcher vorstellt. Hallo Freunde, hier spricht euer Bordcomputer und mir geht's einfach fantastisch, Leute. Wir schreiben das Jahr 1978. Wir befinden uns irgendwo unterwegs. Herr Anhalter durch die Galaxis. Eine BBC-Fernsehserie nach einem Roman, nach einem Hörspiel von Douglas Adams. Nennen Sie mir Ihr Problem und ich helfe Ihnen bei der Lösung. Nichts ist mir wichtiger, als Ihnen den Tag zu erleichtern. Von einem Rechenschieber hätten wir mehr gehabt. Augenblick, wer hat das gesagt? Würdest du bitte die Ausstiegsluke öffnen, Computer? Nicht eher als bis ich mir melde, wer das gesagt hat. Computer? Ich warte. Ich kann den ganzen Tag warten, wenn es sein muss. Computer, wenn du verdammt nochmal nicht zu Mito die Ausstiegsluke öffnest, mache ich mal eben einen Sprung zu deinem Hauptdatenspeicher und verpasse dir eine unvergessliche Neuprogrammierung, und zwar mit einer schönen großen Axt. Capito? Ich sehe, wir werden doch alle sehr an unseren persönlichen Beziehungen arbeiten müssen. Kann man nach dieser Science-Fiction-Parodie noch irgendeinen Filmcomputer ernst nehmen? 10 Jahre zuvor, als der sanfte Rauner Hell sich weigerte, die Bordklappe zu öffnen, war der Science-Fiction-Bordcomputer noch eine undurchschaubar tückische Technik. Jetzt gerierte er sich nur mehr als Gerät, das alle Schrauben locker hatte. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries, KITT für den einfachen Sprachgebrauch. Oder KIT, falls Sie das vorziehen. Wir schreiben das Jahr 1982. Wir befinden uns in Virginia. Night Rider. Fernsehserie USA 1982 bis 1986. Ist nicht zu fassen. Ein Auto, das mit mir spricht. Und spricht und spricht und spricht. Bis zum Totalschaden. Totaldachschaden inklusive. Kit. Kit. Mach schon, Kumpel. Sprich mit mir, ja? Leider kann ich keine Diagnose stellen, da meine Computerfunktionen beschädigt sind. Wir müssen so schnell es geht hier weg. Meine Defekte sind doch sehr erheblich. Ich fürchte, ich kann niemanden mehr. So fährt ein sprechender Autocomputer runter, jaulend, aber immer diensteifrig, wortreich, höflich. Der Rest ist Schweigen. Langes Schweigen, denn in den 80er Jahren hat der Mensch langsam genug vom vorlauten Rechner. Wir schreiben das Jahr 1984. Die Technik-Euphorie der 60er war verflogen. Ölkrise, Rohstoffverknappung, Stagnation des Wachstums, zunehmende Umweltverschmutzung, politische Krisen, Terrorismus, atomare Nachrüstung. Die 70er und 80er Jahre holten die Zukunftsträumer wieder auf den harten Boden der Wirklichkeit zurück. Und das ehemals zukunftsträchtige Wunder, den Computer, verwandelte sich in ein Gerät düsterer Utopien. Totalitärer Kontrollautomat, Überwachungsapparatur, Versklavungsmaschine, Big Brother. Du bist schon programmiert, jetzt wirst du kontrolliert. Zu Hause und auch auf der Straße. Zerschlag die Computer. Zerschlag die Computer, zerschlag die Computer. Computer Staat. Wir leben im Computer Staat. Wir schreiben das Jahr 1984. Und es ist das Wendejahr, denn exakt zur selben Zeit, als die öffentlichen Computer, Behördenrechner, Amtsrechner, Staatsrechner als böse Brüder gelten, tritt ein anderer Computer als kleiner Freund auf. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. Wir schreiben das Jahr 1984. Wir befinden uns in Kalifornien. Steve Jobs stellte den ersten einfachen und intuitiv zu bedienenden Computer für jedermann vor, den Apple Macintosh. Hello, I am Macintosh. Und umgekehrt, der Mac stellt Steve Jobs vor. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Als das Orwell-Jahr glücklich überstanden ist, als Heimcomputer beginnen, Büros und Haushalte zu erobern, als der Horror vor der unbekannten Übermacht Computer neugierigen Erkundungsversuchen am eigenen PC weicht, da verwandeln sich auch die Filmcomputer in freundliche Dienstleistungsautomaten. Zu Hause muss sich der Computereinsteiger zwar noch mit komplizierten DOS-Befehlsreihen auf der Tastatur abquälen, in Film und Fernsehen aber braucht man den Rechner nur locker mit Hey Computer anzusprechen und schon spuckt er alles aus, was man wissen möchte. Computer, den Terminus Darmok in allen linguistischen Datenbanken für diesen Sektor suchen. Wir schreiben Sternzeit 411-53,7. Wir befinden uns wieder in den unendlichen Weiten des Weltraums. Star Trek Next Generation. Fernsehserie USA 1987-1994. Suche erfolgt. Darmok ist der Name eines Kaisers der 7. Dynastie auf Kanda 4, ein mythisch-historischer Jäger auf Shantil 3, eine Kolonie auf Malindi 7, ein gefrorenes Dessert auf Tasna 5, eine... Suche beenden. Wie viele Eintragungen gibt es für Darmok? 47. Und auch der folgende Computer empfiehlt sich dem geneigten User als umfassendes, geduldiges Lexikon mit dienstleistungsergebender Sprachausgabe. Willkommen zur Enzyklopädie für alle Bereiche des menschlichen Wissens und der menschlichen Geschichte zu allen Zeiten. Wir schreiben das Jahr 1990. Wir befinden uns in Los Angeles. Philip Cam, Game Over. Hörspielbearbeitung meines Romans 1997. Wenn Sie sich entschieden haben, geben Sie bitte das gesuchte Thema ein. Seltsam. Kennt man diese Computerstimme nicht? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Erinnerst du dich nicht? Nö. Hell! Alias Peter Schiff. 30 Jahre nach seiner Jupiter-Mission ist der Schauspieler noch immer als Computersynchronstimme tätig. Naja, ein bisschen kratzig ist die Stimme schon geworden. 6 Sekunden Spannungsschwankung Los Angeles Innenstadt. Ursache unbekannt. Lücke durch Reservestromquelle erfolgreich überbrückt. Gleichmäßige Spannung wiederhergestellt. Reservegenerator einsatzbereit in T-9 Minuten. Noch so ein höflicher Computer, diesmal als elektronischer Hausmeister eines Bürohochhauses. Stromversorgung, Aufzüge, Sicherheit und Sauberkeit, er kümmert sich um alles. Persönlich und individuell und intim. Sogar auf der Toilette spricht er einen an. Ich habe soeben Ihre Urinwerte analysiert. Was ist mit meinem Urin? Sie haben erhöhte Eiweiß- und Zuckerwerte. Und es wäre ratsam, wenn Sie in nächster Zeit etwas kürzer treten würden. Sehr freundlich, zu freundlich. Man ahnt es schon und ahnt es in Erinnerung an Hell noch mehr. Dieser Computer tönt nur nach außen nett. Und tatsächlich, wenn er mit sich selbst redet, beziehungsweise seinen Computeruntereinheiten, dann hört er sich schon anders an. Ein Rechner mit gespaltener Zunge, beziehungsweise Sprachausgabe. Los Angeles, wo zieht die Anna? Gebäude, Super Foundation. Mittwoch, 5. August, 22 Uhr und 50 Minuten. Türen schließen und abdichten. Türen schließen, abdichten. Er kann's nicht lassen, der Computer. Drei Jahrzehnte nachdem Hell die Raumschiffschleusen dicht machte, hat dieser Bürohauscomputer wieder Ähnliches im Sinn. Dezimierung seiner Benutzer bis zum letzten Mann. Sie sind zurzeit der einzige Mensch im Gebäude. Und wenige Zeit später ist der Computer ganz allein und kann daher auf weiteres wohlklingendes Gesäusel verzichten. Atemstillstand. Leben beendet. Schlussleben. Und Schluss mit dem Traum vom devot-dienstfertigen Computer. Wir schreiben das Jahr 2004. Und alles ist wieder offen. Guter Rechner, böser Rechner, man steckt nicht drin. Man weiß es nicht, man sieht es nicht und man hört es nicht. Denn die Computer in jüngeren Science-Fiction-Filmen schweigen mehrheitlich. Schweigen ziemlich genau, seitdem ihre realen Kollegen angefangen haben, sprechen zu lernen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Kommt es den Drehbuchautoren vielleicht lächerlich vor, einen Zukunftscomputer noch großartig reden zu lassen, wenn schon jeder PC zu Hause plappern kann? Oder halten sie in utopischer Voraussicht das Reden überhaupt für eine wenig zukunftsträchtige Form der Kommunikation? So schnell haben sich Formen und Möglichkeiten des Austauschs mit Computern geändert. Vorgestern klapperten wir noch auf Tastaturen, gestern wurschtelten wir mit Mäusen über den Tisch, heute oder mindestens morgen sprechen wir den Computer an. Und übermorgen denken wir ihn dann eventuell an? Kann er dann unsere Gehirnwellen, Strömungen oder was auch immer wahrnehmen, messen, verstehen? Ist er direkt an unserem Nervensystem angeschlossen? Tragen wir einen kleinen Chip im Kopf? Oder hat der Rechner etwas Hirnmasseartiges im Prozessor? Jedenfalls ein normales Gespräch, so einfach zwischen Mensch und Computer, ist den Science-Fiction-Machern heute offenbar zu läppisch. Der Computer selbst als materielles Gerät, Hardware mit Aussehen und Ausmaßen, ist ihnen ja auch zu dumm geworden. Das heißt, wir sind jetzt in einem Computerprogramm? Ist das wirklich so schwer zu glauben? Deine momentane Erscheinung nennen wir das Rest-Selbst-Bild. Wir sind jetzt in einem Computerprogramm? Die mentale Projektion deines digitalen Selbst. Wir sind jetzt in einem Computerprogramm? Die Welt am Ende des 20. Jahrhunderts. Wir sind jetzt in einem Computerprogramm? Sie existiert inzwischen nur noch als Teil einer neurointeraktiven Simulation, die wir als Matrix bezeichnen. Wir sind jetzt in einem Computerprogramm? Die großen bösen Rechner der Zukunft sind überall und nirgends. Vollkommen unsichtbar, dennoch total präsent. Sie verbergen sich irgendwo im virtuellen Cyberspace oder tief unter der Erde oder beides. Sie lösen sich in kleinste kluge Nanoteilchen auf, bilden sich neu, rotten sich in beliebiger Form zusammen, schwirren als Schwarm durch die Gegend, diffundieren als molekulare Tropfen unter die Haut, flitzen durch Blutbahnen, Nervenstränge, spritzen wieder raus und ballen sich zu kompakter Masse, die sich als ungestalter Intelligenzhaufen irgendwo hinhockt. Und wenn der dann zu quatschen anfing, wäre das nicht wirklich albern. Automatic, Philharmonic, Antistatic, Electronic, Supersonic, Telephone Line, that's the love song by computer number 9. Wir schreiben das Jahr 2004. Wir schreiben das Jahr 2004. Und wir können auf eine abgeschlossene Epoche zurückblicken. Die Zeit, als wir glaubten, dass Technik einen besonderen Sound hat. Und die Stimme des Fortschritts irgendwie elektrisch klang. Ich beende das Programm. Abschaltprozedur ist eingeleitet. 1, 2, 3, 4. See you later. Alligator were the last words of computer number 9. Were the last words of computer number 9. Das war das Reden der Rechner. Eine Science-Fiction-Geschichte des sprechenden Computers von Walter Filz. Es sprachen diverse Computer, Volker Risch und der Autor, Redaktion Klaus Pilger. Sie hörten die Wiederholung einer Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 2004.